Kundgabe 5618. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.3.1953. Jünger der Endzeit. Sendlinge Gottes. Betrachtet euch als meine Sendlinge, die zu den Menschen gehen und ihnen meine Botschaft bringen sollen. Und was ihr nun denkt, was ihr redet und wie ihr handelt. Ihr denkt, redet und handelt in meinem Auftrag. Denn ich sandte euch hinaus und ihr kommet nur meinem Willen nach. Meine Aufgabe für euch wird stets die gleiche sein, die ich einst meinen Jüngern stellte, als ich auf Erden wandelte. Das Evangelium hinauszutragen in die Welt. Nichts anderes verlange ich von euch, als dass ihr mein Wort verkündet, weil ohne mein Wort kein Mensch selig werden kann. Die Verkündung meines Wortes ist von so großer Wichtigkeit, dass ich jeden segne, der sich mir dafür zur Verfügung stellt. Denn die Menschen sollen wissen um meinen Willen, auf dass sie danach leben und ihre Erdenaufgabe erfüllen. Ihr also sollet euren Mitmenschen meine Botschaft überbringen. Ihr sollt ihnen das Reich Gottes verkünden und den Weg zeigen, den sie gehen müssen, um in das Reich zu gelangen, wo ein ewiges Leben sie erwartet. Ihr sollet in meinem Namen reden, weil ich selbst euch hinaussende und ihr also berechtigt, euch als meine Diener ausgeben könnet. Denn ich habe euch die Botschaft übermittelt. Ich habe euch gegeben, was ihr austeilen sollet. Mein Wort, das ihr als Gabe eures Herrn ihnen bringet, um ihnen eure Sendung zu bezeugen, die ihr also diesen Auftrag von mir empfangen habt. Ihr sollet nicht grübeln und zweifeln. Ihr sollet nur immer tun, was ich von euch verlange. Mein Wort entgegennehmen und weiterleiten. Wenige zwar verlangen danach, und die Herzenstüren werden oft verschlossen bleiben. Doch das soll euch nicht schrecken und abhalten, weiterzuwandern. Denn ihr werdet auch offene Herzen finden, die euch dankbar sind für die köstliche Gabe eures Herrn und die wieder das Gleiche tun werden wie ihr, ihren Mitmenschen geben, was sie selbst empfangen haben. Ihr brauchet niemals zu fürchten, nicht tauglich zu sein für eure Arbeit. Ich habe euch selbst erwählt und ich gebe euch auch die Kraft, für mich tätig zu sein, solange ihr nur den Willen habt, mir zu dienen. Denn ihr selbst könnet es nicht ermessen, wie nötig eure Arbeit ist. Ich aber weiß es, und darum ermahne ich euch immer wieder, nicht nachzulassen oder träge zu werden, sondern mit erhöhtem Eifer euch der geistigen Arbeit zu widmen, weil die Zeit drängt und die geistige Not auf Erden groß ist und sie nur dann behoben werden kann, wenn meine Knechte gute Weinbergsarbeit leisten, wenn sie getreulich den Willen ihres Herrn erfüllen, wenn sie arbeiten für mich und mein Reich, wenn sie das Evangelium verkünden und mich bezeugen vor der Welt. Amen.